بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليبا جيشفستر. Heute werden wir über Monotheismus sprechen. Alles Lob gebührt Allah. Ihn alleine Lob preisen wir und ihn alleine bitten wir um Hilfe, Rechtleitung und Verzeihung. Wir suchen Zuflucht bei ihm vor unserem eigenen Übel und unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, für den gibt's keine Fehlleitung. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, für den gibt's keine Rechtleitung mehr. Und ich bekenne, dass es nichts Anbetungswürdiges außer Allah gibt und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Unser Thema ist der Monotheismus, worüber Allah im Koran Folgendes sagt. Bismillahirrahmanirrahim. Sag, O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich bekehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Tauhid ist das Gegenteil von Götzendienst. Götzendienst in arabischer Sprache heißt Schirk. Es ist reiner Monotheismus. So kurz und einfach diese Definition aussehen mag, verstehen die meisten Menschen das Ausmaß nicht, welches dieser Begriff umfasst. Dies, weil die Definition von Götzendienst sehr viel mehr beinhaltet als nur das Anbeten von Steinen und Götzenfiguren. Um den Begriff des Tauhid zu verstehen, muss er scharf von allen Formen des Götzendienstes abgegrenzt werden. Allah sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Dient Allah und meidet die falschen Götter. Unter ihnen gibt's manche, die Allah recht geleitet hat. Und unter ihnen gibt's manche, an denen sich das Irrgehen bewahrheitet hat. So, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. Surat An-Nahl 36. Es erzählte Jabir radiallahu anhu, ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ein Araber vom Lande zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, O Gesandter Allahs, welche zwei Dinge machen Himmel und Hölle notwendig? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam antwortete, wer stirbt und Allah nichts beigesellt, der wird ins Paradies eintreten. Ins Paradies. Und wer stirbt und Allah etwas beigesellt, er wird ins Höllenfeuer kommen. Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, erzählte, ich ritt auf einem Esel hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er mich fragte, O Mu'adh, weißt du, was für ein Recht Allah auf seine Diener hat und was für ein Recht seine Diener auf Allah haben? Ich sagte, Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam wissen es besser. Er sagte, Allahs Recht auf seine Diener ist, dass sie ihn alleine anbeten sollen und ihm nichts beigesellen. Und Das Recht seiner Dienern auf Allah ist, dass er diejenigen, die ihm nichts beigesellen, nicht straft. Nicht straft. Der Tauhid ist die wichtigste Anbetungshandlung überhaupt und das Fundament des Islam und bedeutet, dass Allah alleine verehrt und angebetet wird. Und alles andere, was außer Allah angebetet wird, abgelehnt werden muss. So, und um den Monotheismus willen erschuf Allah die Menschen und die Dschinn und entsandte die Propheten. Und Allah hat jedem, der dem Monotheismus folgt, das Paradies versprochen, Al-Jannah. Egal wie viel Sünden er mit sich tragen mag. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Geschöpfe geschaffen, damit sie ihn anbeten und bereitete ihnen an Versorgung, was sie darin unterstützt. Allah sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will ich, dass sie mir zu essen geben. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste. Die Seele ist von Natur aus so veranlagt, dass sie, wenn sie in Ruhe gelassen wird, Allah mit seiner Göttlichkeit anerkannt und liebt, ihn anbetet und ihm keine Partner beigesellt. Doch die Teufel unter den Menschen und den Dschinn verderben sie und lassen sie irre gehen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.